einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche Biene Maya. Lieben Maya, Maya, Maya, Maya, erzähle uns von dir. Wenn ich an einem schönen Tag durch eine Blumenwiese gehe und kleine Bienen fliegen sehe, denk ich an eine, die ich mag. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Biene Maya, Maya, alle lieben Maya, Maya, Maya, Maya, erzähle uns von dir, Maya, alle lieben Maya. Von dir.